Hallo und herzlich willkommen zur Episode 24 von Wechselzone Podcast. Natürlich mit Adrian. Hi, hi. Und ich bin auch da, Lukas. Aber es ist noch sehr, sehr früh am Morgen. Ja. Von daher. Ja, wir müssen heute ein bisschen früher aufnehmen, da wir heute Mittag beide noch zur Arbeit müssen und auf jeden Fall noch vom Wochenende was aufnehmen wollten. Von daher, ja, nicht so ganz unsere Zeit, glaube ich. Ja, also das zumindest ist, meine nicht. Du bist ja schon ein bisschen früher. Naja, ich hab heute leider ein bisschen verschlafen. Deshalb bin ich so ein bisschen im Verzug, sage ich mal. Ich habe mir heute so ein bisschen was vorgenommen, aber weiß ich nicht, ob ich das alles schaffe. Schauen wir mal. Na gut, wie geht's dir? Wie läuft's? Wir hatten ja letztens über Serien gesprochen, die wir gucken. Und Du hast ja gesagt, du hast House of Cards. Habe ich mittlerweile durch. Bist du durch? Wir hatten auch wieder angefangen. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat es dann so ergeben, dass wir die vierte Staffel fertig geguckt haben. Also jetzt mittlerweile fertig geguckt haben. Und jetzt habe ich natürlich dummerweise Spätschicht, deswegen können wir nicht weiter gucken. Aber ich denke mal, wenn nächste Woche oder sowas, werden wir da weitermachen. Ja. Aber Spätschicht ist dann so meine Zeit, dann gucke ich hier immer meine Serien und ich habe Black Mirror angefangen. Mhm. Hast du mal gesehen? Ja, ich habe das gesehen, ja. Ja, also ich bin jetzt so ziemlich, ich glaube, die letzte Folge von der zweiten Staffel fehlt mir jetzt noch. Und also die erste Staffel fand ich schon richtig krass. Und deswegen, also die Serie finde ich schon eigentlich recht krass, obwohl die zweite Staffel der ersten leider nicht mithalten kann, finde ich. Vielleicht auch, weil man schon so ein bisschen weiß, was kommt. Aber die letzte Folge der ersten Staffel hier mit den, wo die dann quasi alles aufnehmen, was sie sehen, ja, und das dann sie abspielen können und sowas, fand ich schon richtig krass. Also. Ja. Hat mir gefallen, ja. Ja, ich fand ihn nicht schlecht, ja, hat mich jetzt irgendwie nicht vom Hocker gehauen oder so, aber kann man sich anschauen. Was auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlenswert ist und mittlerweile in der dritten Staffel ist Fargo, also das habe ich jetzt mittlerweile auch durch, läuft momentan auf Netflix und das ist ja, also das ist wieder mal richtig, richtig gut, hat mir richtig gut gefallen. Ja, ansonsten waren wir noch im Kino, Wonder Woman und davor hatten wir noch die Mumie gesehen. Wonder Woman fand ich sehr gut, also da hat DC mal ein bisschen so die Kurve gekriegt, finde ich. Wenn sie daran weiter anknüpfen könnten, wäre gut, aber ich gehe mal davon aus, dass sie es nicht machen. und die Mumie war gut, also war nicht ganz so gut wie jetzt Wonder Woman, aber ja, ich sag mal so, ist, wenn man nichts zu tun hat und es schlechtes Wetter ist, dann kann man sich den Film gerne mal reinziehen, aber ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. Aber ja, er war okay. Das sagt man so schön dazu. Okay. Ja. Ich war schon ewig nicht mehr im Kino. Komme ich nicht dazu. Ja, ich habe noch mal eine Frage. Ich habe noch mal eine Frage an dich bezüglich Charles Franzke, dem Interview von letzter Woche. Ja. Der hat da so ein paar interessante Tipps zum Training gegeben, fand ich. Könntest du was davon umsetzen oder hast du vor, irgendwas davon mit in dein Training aufzunehmen? Jetzt frage ich speziell bezüglich zum Beispiel Bouldern. Also ich meine, es ist ja halt sehr schlüssig. Ne? Also ich glaube, das ist die beste Art und Weise, wie man jetzt irgendwie Griffkraft in die Unterarme bekommt. Und ich meine, ist auch eine richtig coole Sportart. Also hast du sowas vor? Ich habe darüber mir Gedanken gemacht, aber es ist ja eigentlich nur noch eine Woche hin. Es wird ja nicht dein einziges Spartan bleiben. Jetzt, nee, das nicht. Ich meine jetzt, gar nicht so speziell in Bezug jetzt auf Duisburg, sondern wie gesagt, jetzt in Hinblick jetzt, was ich auf die nächsten Hindernisläufe oder so. Ja, also das auf jeden Fall, aber jetzt auf den, wie gesagt, Duisburg eher nicht, weil wenn ich mich jetzt mal wieder bouldern gehe nach Ewigkeiten, habe ich wahrscheinlich eine Woche lang Muskelkater in den Oberarmen, deswegen würde ich das jetzt davon mal kannst du ausgehen. Ja, sein lassen. beziehungsweise in Unterarm. Ja, also jetzt, ich würde das auf jeden Fall nochmal mir dann zu Gemüte führen, was er da alles erzählt hat. Ich habe mir das Interview auch nochmal angeguckt. Ja, ich hätte es gerne noch ein bisschen länger gemacht, weil ich gesehen habe, es waren ein paar Fragen noch offen, aber okay, war mein erstes Interview. Und ich fand es aber ein bisschen schwierig, wir hatten vorher halt auch gar nicht geredet, also wir hatten ja schon Kontakt, aber nicht miteinander gesprochen. Und das war das erste Mal, dass wir miteinander gesprochen haben und das ist halt, finde ich, schon ein bisschen schwierig, dann jemanden, nicht einzuschätzen, aber wie man mit jemand redet, weiß ich mein. Man weiß nie, wie sich das Gespräch entwickelt. Ja, eben. Ich meine, dich kenne ich ja schon Ewigkeiten, weißt du, da weiß ich genau, wenn du jetzt ruhig bist, so zum Beispiel, dann bist du fertig und so bei ihm, dann musst du am Anfang erstmal gucken, wie, weißt du, will er noch was sagen oder kommt noch was? Deswegen. Ja, verstehe ich. Fand ich schon etwas schwieriger als, aber okay, man lernt dazu und ja, auf jeden Fall. Und so fand ich es ganz cool und ich hoffe, dass ich nochmal vielleicht irgendwann mal die Möglichkeit habe, nochmal mit ihm zu sprechen, weil ich habe noch jede Menge Fragen wieder. Ja, könntest du dir vorstellen, den als Trainer zu nehmen? Ja, habe ich ja da schon gesagt. Also ich, wenn man wirklich mal so ein Ziel verfolgt. Also das heißt, du würdest dich schon gerne für die Weltmeisterschaft in den USA qualifizieren? Nein, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hier, das ist mein Ziel, sondern ich würde einfach mal gerne sagen, ich will die Möglichkeit haben, das zu tun, weißt du? Also ich würde mich trainieren lassen und es versuchen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, am Ende muss das dann rausspringen, weißt du? Wenn ich jetzt mich qualifizieren würde, dann würde ich sagen, alles klar, super, wenn ich jetzt vielleicht knapp scheitere oder sowas und dann nicht dann hin könnte, dann wäre es auch nicht böse drum, aber weißt du? Ist glaube ich ein bisschen schwierig, das auszudrücken, wie ich es meine, aber ich meine, im Endeffekt hast du auch noch Reisekosten und so, die dann da hinkommen, einfach die Möglichkeit zu haben, das sich darauf vorzubereiten und das zu schaffen, fände ich schon ganz cool. Ja. Aber mal schauen, vielleicht nächste Saison, werde ich dann. Das würde dann aber heißen, dass du dann jetzt halt quasi das ganze Jahr oder die ganze Saison über den Schwerpunkt auf Hindernisläufe legst. Ja, schon. Also es weil alles dann, andere macht dann keinen Sinn. Ja, wenn du jetzt irgendwie einen Trainer nimmst, der dich jetzt speziell da jetzt für diese Wettkämpfe vorbereitet und du jetzt davon nur zwei im Jahr machst, dann macht das, glaube ich, keinen Sinn. Ja, das schon. Also dann musstest du schon irgendwie so eine ganze Serie irgendwie mitnehmen an Wettkämpfen. Ja, da hast du schon recht, aber ich würde halt trotzdem noch, was weiß ich, Marathon laufen oder sowas, das glaube ich dann. Ja, klar, so zu was weiß ich, zum Ende der Saison oder jetzt so irgendwie ganz, ganz früh im Jahr, so im Frühjahr, weil ich glaube, da macht es jetzt nicht so besonders Spaß, jetzt irgendwie im April da irgendwo im Matsch oder im kalten Wasser jetzt irgendwie so zu watten oder zu schwimmen. Das wäre doch machbar. Und ich glaube, der könnte dir auch da jetzt diesbezüglich bestimmt auch Tipps geben und dich beraten. Aber ja, also im Grunde genommen finde ich, als wenn du dich jetzt entschließen solltest, sagen solltest, okay, ich will schauen, was drin ist und ob ich jetzt irgendwie so von den Fähigkeiten her die Möglichkeit habe, mich da jetzt irgendwie für Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Und mit seiner Hilfe, dann wäre es schon sinnig, da sich jetzt, was weiß ich, so eine ganze Saison darauf zu spezialisieren. Aber was mir da jetzt nochmal im Kopf schwirrt, ist, diese Frage blieb etwas offen. Also du hast ihn schon gefragt, aber irgendwie, er hat das, glaube ich, nicht beantwortet. Wo kann man sich qualifizieren? Was gibt es für Qualifizierungs, Bestimmung so in dem Sinne? Weißt du, das war mir jetzt nach dem Interview nicht klar. Also was gibt das Reglement her? Was weißt du, wie ich meine? Wie kann ich mich jetzt für dieses Lake Tahoe Spartan Weltmeisterschaft qualifizieren? Ich hatte das zwar gefragt, aber er hat ja dann, beziehungsweise ich habe ja die Frage gestellt, wie kann man sich qualifizieren und genau, er hat sie nicht beantwortet. Er ist auf was anderes als auf den Wettkampf eingestellt, wie der Wettkampf dann da war. Und ich glaube, er hat nur den Wettkampf und hat das dann irgendwie vergessen. Genau, aber das wäre jetzt meine Frage. Wie kann man sich, weißt du das jetzt mittlerweile? Hast du dich da jetzt nochmal schlau gemacht, irgendwie da jetzt irgendwie geguckt? Oder weißt du es grundsätzlich? Wie kann man sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren? Also ich weiß es nicht genau. Musste man vielleicht auf der Seite gucken, jetzt irgendwie, ob es da irgendwie steht. Wäre mal interessant. Vielleicht guckst du mal. Ja, also kann ich mich ja nochmal schlau machen, wie man sich qualifizieren kann, aber ich gehe mal davon aus, du kannst dich bei jedem Spartan Race qualifizieren und du musst halt ich habe es gerade gefunden. Du musst einer unter den ersten 5 Männern oder Frauen im Elite-Heat sein. Okay. Okay. Nee, das war dann für. Okay. Also du zwischen ersten 5 Männer und Frauen in USA und Kanada und dann nochmal, also Elite und dann nochmal die Top 10 Männer und Frauen, Elite-Heat. Achso, das ist irgendwie so doof beschrieben, weil die so 4 Punkte sind, wie man sich anmelden kann. Mhm. Hier steht die Top 50 US Elite Point Serie Standard und. Na gut, das bezieht sich ja alles auf die Amis. Das hat ja mit unseren Rennen dann nichts zu tun. Egal, weißt du was, das ist mir so ein bisschen zu kompliziert hier, das nebenbei noch zu... ja, kannst du vielleicht mal gucken bis zum nächsten Mal. Ja, für die nächsten Folgen werde ich das mal nachrecherchieren, wie man sich da... Würde mich einfach mal so interessieren, wie kann man sich da überführen, weil das ist einfach irgendwie, ich meine, gut, ich ab und zu bin ich da auf so Seiten und schaue es mir das eine oder andere an, aber ich finde die Seiten auch zum Teil sehr unübersichtlich und... ja, also die geben halt nie so viel, gerade diesbezüglich geben sie nie so viel Infos her. Ja, das stimmt. Also das Spartan Race hat seine Seite ja ein bisschen umgemodelt, also seit 2017 und ich blick da auch nicht mehr durch. Das ist einfach die übernommene Seite von das ist die US-Seite quasi auf Deutsch übersetzt. Und ja, ich finde die Seite jetzt irgendwie auch jetzt mittlerweile, weil die letztes Jahr sah sie noch anders aus und dieses Jahr sieht sie genauso aus wie die US-Seite. Wahrscheinlich auch irgendwie mit Google Translator übersetzt oder so. Früher konntest du halt auch gut mal schauen, wie viel noch Plätze frei sind und so, also quasi in Prozent und so. Und das ist ja heute das fällt ja weg. Also, ja, das ist ja so die Ami-Seite übernommen. Ja. Ja, sehr, sehr unübersichtlich und man kriegt halt nicht so die Infos. Ich habe dann schon ein paar Mal geschaut, so bezüglich irgendwie Wettkämpfe und so, aber du kriegst da ja kaum Infos diesbezüglich. Also das ist schon nicht sehr zufriedenstellend. Schade eigentlich, weil die ist schon so ein bisschen auf dem Vormarsch. Also es gibt immer mehr Teilnehmer bei den Wettkämpfen, aber irgendwie so tun die da jetzt nichts. Nicht gerade so bei Spartan irgendwie, da haben die Amis da so irgendwie, finde ich, die Hand drüber oder so. Und es ist halt alles sehr, also man kriegt halt wenig Infos. So mit Xletics und so weiter ist es halt anders. Ne? Das kommt ja hier aus Deutschland und da sehen die Seiten auch ganz anders aus und da kriegst du viel mehr Infos raus. Ja, aber was ich auch krass fand, war, was er da halt erzählt hat, dass die Gewichte da auch, also dieses Hurricane, ich weiß gar nicht, wie das hieß, aber das ist halt einfach so eine Seilwinde, weißt du, mit so, so ähnlich wie so ein Flaschenzug. Und dann ziehst du halt das Gewicht, das am Reifen unten befestigt ist, ziehst du hoch. Und da, wo er meinte, dass das halt einfach viel schwerer ist als in Deutschland und die Gewichte. Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Ja, und dass die Amis halt viel krasser sind, das fand ich halt schon echt hart, dass auch hier, wenn du zum Beispiel Burpee machen musst, dann musst du halt die Hände richtig hochreißen, dann wenn du nach oben gehst, weil ansonsten kriegst du ihn auch abgezogen. Also das ist schon, kann ich mir gut vorstellen, dass das. Das ist ja irgendwo auch das, was mich immer früher so bei so Crossfit-Weltmeisterschaften und diesen Crossfit-Games und so weiter so ein bisschen gestört hat, ist, dass du hast da ein Gewicht und ob du jetzt 110 Kilo wiegst oder 70, spielt so keine Rolle. Du hast einfach dieses Gewicht, was du so und so viel mal bewegen kannst. Und da hat natürlich jemand mit was weiß ich, mehr Gewicht und so weiter, hat er natürlich da jetzt irgendwie Vorteile, finde ich. Ja, mit mehr Kraft, meinst du jetzt? Also, ich meine, ja, klar, mehr Gewicht, mehr Kraft und so weiter. Weil ich meine, ein 110 Kilo hat einfach mehr Kraft als ein 70 Kilo Athlet. Das ist einfach so. Gerade wenn beide halt die gleiche Sportart ausüben, dann hat er einfach Vorteile. Das ist einfach so. Klar, natürlich, man sagt ja, gut, beim CrossFit hast du ja auch noch dies und jenes, hast du ja, was weiß ich, gymnastische Übungen, hast du ja auch Laufsachen, also so quasi Ausdauersachen und so weiter, nicht nur Kraft, aber die Kraft spielt da schon die zentrale Rolle. Und so ähnlich finde ich, also beziehungsweise ich kann mir schon vorstellen, dass sie das jetzt auch auf Spartan übertragen, ne? Dass diese Bucket Carry, dass der viel schwerer ist und für jeden gleich. Gut, das ist natürlich bei so einem Wettkampf ist das schwierig, ne, jetzt irgendwie zu bewerkstelligen, da jetzt für jeden jetzt irgendwie das entsprechende Gewicht da im Bucket Carry zu. Ja, das stimmt schon. Also ja. Ich meine, im Endeffekt hast du dann zwar da, sag ich mal, einen kleinen Nachteil, aber wie er schon sagte, wenn du jetzt halt die Wände hochklettern musst, dann hast du da mit Technik halt eher Vorteile als jemand, der 110 Kilo wiegt und dann ja. Da Schwierigkeiten hat, das Gewicht dann da hoch zu stemmen. Also das hält sich, denke ich, schon irgendwo in der Waage. Aber wenn man mal so ein Spartan-Race, sag ich jetzt mal, das in Oberndorf gemacht hat und so, also das ist jetzt nichts, wo, also ich habe das Gewicht ja auch hochbekommen. Ja, also das. Ja, aber das bei den Amis, da, das hat er das auch gesagt, ist viel schwerer, das Bucket Carry. Und da musste er ja, deshalb ist er ja so beim ersten oder zweiten Mal, deshalb ist er ja so nach hinten durchgereicht worden, weil er das einfach nicht geschafft hat, vom Gewicht her. Ja, klar, aber ich meine, ich glaube nicht, dass da. Also die Athleten, die da sind bei der World Series, sind ja die quasi im Kompletten das dann irgendwo sich dafür qualifiziert haben. Ja. Also die wurden ja irgendwo, sind das ja meistens irgendwelche Gewinner ja, von den einzelnen Spartan Race, die da zusammenkommen. Ja. Und ich glaube nicht, dass es da irgendeiner gibt, der wirklich 110 Kilo wiegt und weißt du, dann hier das Gewicht dann so locker hochbekommt. Da hast du recht, aber darum geht's mir nicht. Der war dann halt, also so hat sie es bei mir angehört, beziehungsweise so habe ich das verstanden, dass er das einfach, dass er etwas davon überrascht war, dass dieser Bucket Carry, dass der so schwer ist. Ne, und der dadurch musste er ja so viele Burpees machen, weil er das einfach nicht hochbekommen hat, das Ding. Ne, und das sind halt so die Amis-Verhältnisse, die sind da ein bisschen anders. Ja. Aber jetzt, um nochmal auf Duisburg einzugehen, hast du da genau zugehört, weil das hat er nämlich auch gesagt, dass die Strecke zwar schnell ist und flach, aber die Bucket Carries viel schwerer sind als sonst bei anderen Wettkämpfen in Deutschland. Also die haben mit dem Bucket Carry wollen sie quasi das in den Wettkampf schwerer gestalten. Ja, das habe ich dann auch gehört, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es jetzt richtig heftig schwer sein wird. Also weil ich glaube, da nehmen ja auch die jedermann Athlet halt. Aber es ist jetzt nicht nur für Elite oder sowas und deswegen gehe ich jetzt nicht davon aus, dass es so übermäßig schwer ist, dass jetzt nur die Elite. Ja, die Frage ist, was wiegt denn das Ding sonst? Weil ich hab so ein Bucket Carry noch nie gemacht. Und was wiegt denn der jetzt in Duisburg? Wo ist da der Unterschied? Weißt du, weil wenn er schon sagt, dass es viel schwerer ist als bei anderen Rennen, weil also ich nehme an, dass sie dadurch das Rennen einfach schwerer gestalten wollen, weißt du, das diesen Bucket Carry. Ja, aber das wirst du erfahren, ja, bald erfahren, genau. Egal, wir sind jetzt ein bisschen abgeschwiffen. Ich wollte dich fragen, wie es dir so ergangen ist. Also nach dem Mitteldistanz in Heilbronn habe ich erstmal so ein paar Tage gebraucht, um meine Wunden zu lecken. Vor allem meinen ziemlich sonnenverbrannten Rücken. Also der Sonnenbrand des Todes, da habe ich bei WhatsApp schon einiges gehört. Also das war wirklich ziemlich heftig, ja. Das ging so weit, dass ich zur Notfallapotheke fahren musste und mir so ein paar Sachen holen musste, weil es ging halt nicht mehr. Es hat schon ziemlich wehgetan, vor allem auch ziemlich gejuckt, ne? Irgendwann. Also das ist ein Juckreiz, da kannst du die Wände hochgehen. Da habe ich mir so ein paar Mittelchen aus der Apotheke geholt und dann ging's. Ansonsten, ja, so bis Ende der letzten Woche habe ich es relativ locker gestaltet, das Training, und bin mal relativ oft Mountainbike gefahren, einfach gefahren, so ganz locker. Am Donnerstag das erste Mal gelaufen, Und zum Wochenende hin habe ich meine schnellere Laufeinheit hingelegt und ja, also etwas schnellere. Und in 4,40er Schnitt bin ich, was bin ich gelaufen? Ich glaube, knapp 10 Kilometer oder so waren es. Und am Sonntag nochmal wieder etwas mit Kraft gefahren und noch so ein paar technische Trails genommen. Ja, das ging dann von den Beinen gut. Also da waren die Beine schon erholt. Also mir ging es auch so körperlich im Großen und Ganzen gut. Ja, das Knifflige ist, ich bin dann quasi von einer Erholungswoche in einer Taper-Woche gegangen. Das hatte ich so in der Konstellation auch noch nie. Das war schon ja interessant irgendwie, wie gestaltest du denn sowas? Ne? Erstmal musst du zusehen, dass du dich gut erholst. Und dann musst du nochmal den Körper noch so ein bisschen wieder auf Wettkampftemperatur bringen. Und vor allem der Exterra in Frankreich, der jetzt am Sonntag ist, ja, das ist halt ein Sprintrennen. Und das ist auch ja, ein Rennen, das wahrscheinlich sehr, sehr viel Kraft kosten wird. Also das ist zwar, wie gesagt, über Sprintdistanz, aber das von der Dauer her wird das eher an die olympische Distanz gehen. Also ich glaube schon, dass ich da so um die 2 Stunden brauche. Weil die Strecken einfach sehr schwer sind. Ne? Also musst dir vorstellen, 20 Kilometer Mountainbiken mit knapp 700 Höhenmeter. Ich hatte bei Heilbronn hatte ich auf 90 Kilometer hatte ich etwas über 1000. Also das ist schon, ja, das stelle ich mir schon sehr, sehr schwer davor. Auch wahrscheinlich technisch sehr anspruchsvoll. Also habe ich jetzt letztens gelesen, dass Exterra in Frankreich zu den anspruchsvollsten in den ganzen Exterra-Zirkus gehört. Und da habe ich mir ja schon mal den richtigen ausgesucht. Ne? Ja, ja, aber die Woche, ja, ich habe so ein paar kurze Spritzen reingebaut. Beim Laufen sowie beim Radfahren, da habe ich auch versucht, irgendwie am Schiffenberg, bei uns hier am Berg gibt es ein paar gute Mountainbike-Strecken, also so reine Trails, wo man auch so ein bisschen technisch anspruchsvoller fahren kann. Da gibt es so 3 Stufen, so für Anfänger, für Fortgeschrittene, und dann gibt es eine wirklich für die Hardcore-Jungs. Die darfst du aber dann nur mit den ganzen Knieschützern, Ellbogenschützern und so weiter fahren. Da steht da explizit drauf. Also die bin ich noch nie gefahren. Aber die 2 anderen, und ja, wollte halt so ein bisschen wieder an meine Technik feilen. Weißt du, das ist schon doch schon sehr eingerostet. Bin ja so, wenn ich Mountainbike fahre, dann ja, jetzt nicht so technisch anspruchsvoll, sag ich mal. Das Einzige, was mir jetzt halt diese Woche nicht gelungen ist, ins Wasser zu gehen, das habe ich nämlich für heute geplant, aber dummerweise verschlafen. Und jetzt gibt es halt ja, heute Vormittag keine Möglichkeit mehr, ins Schwimmbad zu gehen, und morgens wahrscheinlich auch nicht. Also bleibe ich diese Woche ohne Schwimmen. Ja, ist jetzt halt so. Ja, und dann ansonsten, ja, am Samstag früh fahren wir nach Frankreich, nach Xonrupt. Das ist bei Longemer in den Vogesen, da wo der Wettkampf stattfindet. Dort bleiben wir bis Montag und dann fahren wir halt weiter nach Südfrankreich. Ja, ich habe mir mal ein Video angeguckt von Exterra Frankreich. Mhm. Es ist ja schon so eine kleine Art, also hat schon ein bisschen ja, Hindernisrennen-Feeling, oder? Also ich habe mir da, wenn du jetzt ein Mountainbike fährst, da gibt es ja auch Schlammlöcher und genauso wie beim Laufen. Ja. Also das ist ja, also jetzt ja, quasi ohne halt Hindernisse, aber so schlammmäßig und so geht es ja auch gut zur Sache. Ja, das ist halt typisch Exterra. Da gibt es auch viele Passagen, wo du das Fahrrad tragen musst oder weißt du, wo du zumindest schieben musst, weil du gar nicht sonst hochkommst. Also das ja, das ist auch beim Laufen, da musst du oft irgendwie über irgendwelche Hindernisse drüber und so. Das gehört schon zum Exterra dazu, ja. Das gehört schon zu dem Format dazu. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, aber worüber ich mir jetzt nicht großartig Gedanken mache, weil so nach dem Motto, was man nicht beeinflussen kann, darüber sollte man sich keine Gedanken machen, ist so das Wetter. Es soll nur 17 Grad und Regen geben. Ich verfolge das so jeden Tag so auf meine Wetter-App und ja, es wird nicht besser. Es ist für das ganze Wochenende Regen angesagt und ja, so ein Temperatursturz. Da bin ich mal gespannt. Also es wird auf jeden Fall eine Schlammschlacht. Ja, schauen wir mal. Also ich freue mich auf jeden Fall. Also ich mache das eher so just for fun. Wie gesagt, also schon alleine diese 20 Kilometer Radfahren, das wird deutlich über eine Stunde dauern. Also die Strecke, die soll schon ziemlich in sich haben. Ja, zum Schluss auch nochmal diese 5 Kilometer Laufen. Da habe ich mich jetzt nicht so sehr mit befasst, mit dem Laufen, aber das ist halt nichts, wo du einfach so durchblasen kannst, weißt du? Wie gesagt, da gibt's Hindernisse, du läufst da über Stock und Stein und hast noch einiges an Höhenmeter, von daher, ja. Ja, es wird einfach ein schönes Abenteuer. Naja, das ist dein erster, gell? Nee, ich habe schon in Österreich, in Klagenfurt habe ich schon extra gemacht. Also ist nicht mein erster. Ne? Okay. Naja, vielleicht leckst du ja Blut und machst nächstes Jahr dann nochmal ein Hindernisrennen mit mir oder so. Ja, schauen wir mal. Ich meine, ich bin nicht abgeneigt, so auf so ein Spartan Race und so hätte ich schon Bock. Ja. Natürlich dann, so ein Biest wird mich rennen, irgendwie reizen. Irgendwie habe ich, jetzt sage ich mal so Duisburg und so, ja, da muss man schon wirklich diese Sportart sehr mögen, weil, wie der Charles schon sagte, die Strecke ist halt sehr flach. Ja, das ist eher so ein, auch jetzt über Super ist das eher, glaube ich, so ein Sprintrennen, ja, wo es halt sehr viel auf die Laufgeschwindigkeit ankommt. Ja, aber so ein Biest, ja, mit auch einiges an Höhenmeter, sowas wie Oberndorf und so, das wäre schon ganz cool. Ja, muss man mal schauen. Ich wollte ja gerne vielleicht nächstes Jahr da nach Frankreich, weißt du, was ich erzählt habe, Richtung Genf. Mhm. Da kann man auch schon Urlaub machen am Genfer See oder so, weiß ich nicht. Und dann da diesen, da gibt es ja auch ein Biest und ein Ultra-Biest und das wird mich halt momentan okay. Für nächste Saison ja, ein bisschen reizen. Ja, weißt du, es gibt so viele coole Sachen, die man machen kann irgendwie, weißt du, es gibt so einige Wettkämpfe, die mich wirklich sehr reizen würden. Ja, jetzt zum Beispiel, wo du also, wie gesagt, jetzt so das Biestrennen in so einer schönen Location, wie du gerade gesagt hast, jetzt dabei bei Genf. Oder ja, so ein, was ich jetzt noch so ein bisschen auf dem Schirm habe, ist dieses Swim und Run, oder Swim Run, eher gesagt, da in Engadin. Gibt ein Rennen in wirklich wunderschönen Location. Das wäre auch was, worauf ich Bock hätte, aber das ist halt bei mir, und das habe ich jetzt dieses Jahr wieder wirklich erfahren müssen, jetzt mit Heilbronn, wenn man halt so Dinger plant, man muss das irgendwie auch jetzt hier so mit der Familie und so, ist das einfach, also nicht nur Familie und Job, ist das jetzt wirklich nicht so einfach zu planen. Das musste man dann irgendwie so, was weiß ich, in Urlaubszeit passieren, wo man auch die Familie wirklich mitnehmen kann, wo es klar ist, dass halt jeder frei hat und so weiter, weißt du, weil wenn das so, sag ich mal, wie jetzt Heilbronn, ne, wenn sowas passiert und gerade wenn einer auch noch selbstständig ist, wie meine Frau, und dass dann halt so Sachen dazwischen kommen und so, das wird dann sehr ärgerlich, ne, wenn man da jetzt irgendwie sowas ja, plant. Billig ist es halt auch nicht. Das ist halt, billig ist es nicht, ne? Und man investiert auch sehr viel Zeit da rein und ja, also es, die Rahmenbedingungen, die müssen schon auf jeden Fall passen. Und, ja, deshalb, ich habe so das eine oder andere auf dem Schirm, aber ob ich das da auch mache, ist, das steht auf ganz anderem Blatt. Ja. Gestern habe ich eine Einheit gemacht, da jetzt geregnet und da habe ich gedacht, ach komm, machst du mal ein bisschen Krafttraining. Habe ich hier schön reingehauen und so, also auch mal hier im Knie beugen, keine Ahnung, und dann hat es aufgehört zu regnen und dachte, ach komm, gehst doch nochmal laufen. Und dann bin ich laufen gegangen und da sie wieder kam, habe ich erstmal eine Burpee-Einheit noch dazu gemacht. Ich bin heute ein bisschen durch, also. Okay. Aber mir tut eigentlich alles weh. Aber gut, ich hatte auch am Wochenende, war ich beim Umzug. Das sind noch die Nachwirkungen. Ja, also weiß nicht, ob es Nachwirkungen sind, aber ich hatte ja das von meiner Freundin, der Bruder, der ist umgezogen und da habe ich mir halt hin und wieder mal so ein Billigregal geschnappt und habe es halt mal alleine. Die anderen haben mich so ein bisschen komisch angeguckt, aber ich habe es halt so ein bisschen als Training angesehen. Also ich habe es halt auch gemerkt, was wenn du jetzt so eine Couch schleppst oder sowas, dass halt die Unterarme dann doch schon ganz schnell dicht machen. So, weißt du, das merkst schon, dass die so ein bisschen die Griffkraft dann auch nachlässt und so. Also deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, dann Dann machst du es alles selbst. Ja, nee, nicht selbst, aber trainierst du halt ein bisschen dazu. Also, und ja, manchmal, da waren die halt oben und ich stand da allein und dachte, ach komm, dann kannst du ja mal selber versuchen, das dann hochzutragen. Ich meine, so ein Billigregal, wenn du das richtig packst, wie der Charles schon sagt, mit Technik, ja, dann kannst du auch alleine da schleppen. Musst halt nur gucken, dass du nirgendwo anhängst. Ja, also das, da konnte ich auch noch ein bisschen trainieren, nebenbei. Ein bisschen Krafttraining. Na, also. Ja. Ja. Ja, sehr schön. Ja, also ich muss noch mal ganz kurz auf den Exteller eingehen. Also ich muss schon sagen, also diese Saison, es gibt keinen Wettkampf, und das fing schon beim Kinzigmann an, es gibt keinen Wettkampf ohne irgendwelche Hindernisse. Auch jetzt dieses Mal gibt es auch so ein bisschen Probleme. Ist auch gut, das ist schon quasi für ein Spartan Race gutes Training. Warum? Nee, ich wollte auf was anderes eingehen. Nein, du sagst, es gibt Hindernisse. Ja, bezüglich des meines Fahrers, beziehungsweise den Transport dahin. Und zwar, ich habe ja keine Anhängerkupplung, und ich habe mir von Thule so einen Heckfahrradträger geholt letzte Woche. Beziehungsweise letzte Woche ist er gekommen. Ich habe den abgeholt jetzt vor ein paar Tagen und wollte ihn gestern aufbauen. Und sehe da fehlen Teile. Da fehlt so ein Verbindungsstück, so ein Plastikstück hat gefehlt. Das war einfach nicht dabei. Und so und zwei kleine Schräubchen, die ich da auch unbedingt brauche, die waren auch nicht dabei. So, jetzt stand ich da. Wir haben heute Donnerstag. Übermorgen fahren wir. Ist das dann so, dass du, dass das Schrauben sind, die du jetzt nicht irgendwie im Baumarkt irgendwie holen kannst oder so? Oder also sind das jetzt spezielle Schrauben? Nein, eigentlich nicht. Ich kenne sie jetzt nur noch von der Zeichnung. Ich habe sie ja jetzt nicht in der Hand gehabt, weil sie nicht da sind. Da kann ich dir nicht sagen, es sind irgendwie so 40 mm Schräubchen. Es sind relativ kleine Schrauben. Da muss ich einfach so ein Kabel mit verbinden. Und die habe ich nicht gefunden. Und das war das eine. Und das andere war so ein kleines Plastik, auch so ein Verbindungsstück, war auch nicht da. Also ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass ich es irgendwo da, was weiß ich, verloren habe oder so, weil ich habe es einfach aufgemacht und alles rausgeholt und die Schräubchen waren nicht da und das war nicht da. Und also ich dachte gestern, ey, ich falle vom Glauben ab. Wie gesagt, ich muss mich nochmal mit dem Laden in Verbindung setzen in Gießen, wo ich es geholt habe. Aber ob die jetzt bis Samstag was machen können, ist natürlich jetzt die andere Geschichte. Ne? Ja, finde ich schon ein bisschen komisch. Also wenn du verloren hättest, würdest du ja wenigstens ein oder so. Ja, das hätte ich. Also. Genau. Es fehlen ja beide Schräubchen. Es fehlt ja der komplette Satz. Ne? Also da quasi, was ich da halt brauche, also die beiden Schräubchen, ne, mit dazugehörigen Teilen und dieses Plastikstück. Hast du es aber nicht mal angerufen oder so, mal nachgefragt, weil ich denke, vielleicht haben die es. Nee, wenn, dann muss ich da jetzt, ich muss da jetzt nochmal nach unserem Podcast nochmal da jetzt mit dem Laden telefonieren. Also heute Morgen kam ich nicht dazu. Und wie gesagt, das war gestern Abend. Ich wollte das gestern Abend aufbauen. Und eigentlich ist das jetzt gar nicht, keine große Sache, weißt du, deshalb. Ja, bin ich da irgendwie so lässig mit umgegangen, habe mir gedacht, ja komm, das ist irgendwie schnell aufgebaut und so. Und deshalb habe ich es jetzt irgendwie nicht direkt gemacht, nachdem ich es geholt habe oder Anfang der Woche oder so. Dann kam halt das böse Erwachen jetzt. Und die Frage ist, was können die dann halt machen? Ne? Ich meine, zur Not kann ich jetzt irgendwie gucken, dass ich jetzt die Schräubchen irgendwie beim Obi hole oder so. Das wäre das eine, aber ich weiß nicht, inwieweit jetzt so dieses Plastikverbindungsstück jetzt auch wichtig ist, ohne dass mir das Ding irgendwie beim Autofahren jetzt auseinanderfliegt. Ne? Das ist dann auch so eine Sache. Also ich bei sowas, also da würde ich schon gerne nur mal sicher gehen und da jetzt irgendwie nicht an irgendwelche Teile verzichten. Wenn man da jetzt irgendwie über 100 die Autobahn fährt da bin ich mir halt so nicht so ganz sicher, ob das gut ist mit fehlenden Teilen. Deshalb, ja. Naja, ich habe schon irgendwie, ja? eigentlich müssen die ja was auf Lager haben, also ersatzteilmäßig von daher. Das Ding war halt, die haben zwar von Thule Fahrradträger, aber alles so mit Kupplung. Ne? Also für Kupplung. Das Ding kannten sie gar nicht. So, er musste es auch erstmal da bei dem Hersteller suchen, er musste es auch extra bestellen, also sowas hatten sie es gar nicht, ist auf Lager, und wie gesagt, er kannte das auch nicht wirklich. Ich hab das auch selbst aus dem Internet rausgesucht, ich habe mal so dieses Modellnummer genannt und so weiter, und ja, der hat es mir dann halt bestellt. Ja, und tja, leider nicht ganz vollständig. Also irgendwie, wie gesagt, also schon seit Kindsichmann, ne? Also da war es halt mit dem Neoprenanzug, dann halb braun, also da bin ich auch fast gar nicht hingekommen, weil es Probleme gab mit der Anreise und musste ich Hotel stornieren und so weiter, und jetzt das. Also irgendwie ist da jetzt der Wurm drin bei den Triathlon-Wettkämpfen. Schon sehr ärgerlich. Ich habe schon irgendwie so Plan B hier schon irgendwie im Kopf, und zwar, ich meine, ich habe ja zum Glück ein relativ großes Auto. Ich könnte ja auch zur Not einen Sitz hinten umkippen und das Fahrrad so ziemlich auseinanderbauen, so dass ich das da irgendwie noch mit reinpacke. Ja, mal schauen. Also ich würde schon sehr, sehr ungern auf den Wettkampf am Sonntag verzichten, weil da freue ich mich nämlich sehr, sehr drauf, und auch wenn ich da jetzt irgendwie, ja, wie gesagt, keine Ziele verfolge oder so, aber ich will da einfach so, weißt du, so Spaß haben, und das kann man bestimmt bei einem Wettkampf, und das wäre schon sehr ärgerlich, wenn ich jetzt wegen irgend so ein paar so kleinen Schräubchen und Teilen da jetzt irgendwie nicht dran teilnehmen kann. Naja, wird auf jeden Fall bestimmt sich noch was ergeben. Ich denke, meinst du? Ja, ich bin auch schon sehr, also ich bin von Natur aus Optimist, aber tja, was soll mir der Hersteller jetzt am Donnerstagvormittag jetzt großartig da sagen? Also ja, er kann dir zum Beispiel sagen, wie wichtig das Verbindungsstück ist, oder er kann ja sagen... Die kennt das nicht. Wie gesagt, er hat es mir ja selbst gesagt, dass er kannte diesen Heck-Fahrradträger gar nicht. Aber das, beim Hersteller selber, also beim Thule, naja, aber die Frage ist, wie schnell, wenn ich jetzt so ein Verbindungsstück bestelle, wie schnell kann es da sein? Wir fahren ja am Samstagmorgen. Ja, also erstmal kann's ja schon sehr schnell da sein, aber ich meine, im Endeffekt kannst du ja auch einfach mal nachfragen, ob du dir einfach im Bauhaus sowas holen kannst, weil da gibt's ja auch verschiedene Verbindungsstück, ich weiß es gerade auch nicht, wie das aussieht, aber es gibt ja auch da Sachen, die man vielleicht als Ersatz nehmen kann oder sowas. Vielleicht können die dir da besser Auskunft geben, weißt du? Also es gibt ja da auch Möglichkeiten, wo sie sagen, ja, nehmen Sie so und so ein Stück, weißt du? Es muss jetzt so einen Durchmesser haben und weißt du, das und so eine Länge haben, keine Ahnung. Also da kann man bestimmt auch irgendwo noch was finden. Also ich merke schon, du bist schon ein sehr großer Optimist. Ne? Da versuche ich es gar nicht mit, weil das ist ein Verbindungsstück, was in dem Gelenk so quasi dazwischen steckt. Und ja, das ist alles quasi da auf Maß gemacht. Ne? Aber ey, ja, dann, schauen wir mal. Schau mal an, ob so wichtig ist, dass du damit gar nicht mehr fahren kannst. Was ist es ja dann auch? Naja, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, also wenn es nicht drin ist, weißt du, dass ich würde da nicht gerne mit dem Feuer spielen und jetzt damit so auf der Autobahn fahren, wenn ich jetzt, also da hätte ich ein ganz blödes Gefühl, so eine lange Strecke zu fahren, wo so ein Teil, wo kleine Teile fehlen. Naja, schauen wir mal. Also ich guck mal, was ich halt machen kann. Wie gesagt, so einen Plan B habe ich jetzt auch. Mein Auto ist groß genug dafür, und naja, zur Not baust du halt auch mal einen Sitz ab und tust. Nee, ich kann den ja umklappen, dann geht das ja auch. Das ist ja groß genug. Ja, zur Not lässt du eins von den Kindern da. Genau. Ganz umklappen. Den bring ich dann zu dir. Genau. Darfst du zwei Wochen drauf aufpassen. Na, dann musst du aber die Switch mitbringen. Ja. Das dazu, ja, na gut, schauen wir mal, wie sich's regelt. Ja. am Wochenende fängt ja die Tour de France in Duisburg an. Und ja. ich habe in Düsseldorf. Und ich habe gelesen, es werden bis zu 700.000 Leute am Samstag erwartet. Mhm. Gehörst du auch zu denen? Nein, ich muss am Samstag jemandem helfen auf dem Bau. Okay. Und aber Sonntag vielleicht. Eine Cousine von meiner Freundin, der Freund, der wohnt in der Nähe von bei Neuss Gladbach da hinten. Und die wollen da, also die sitzen dann irgendwie da draußen und bei denen fahren die anscheinend durch. Und eventuell würden wir dahin fahren, aber wo ich das gelesen habe mit den 70.000, muss ich schon sagen, das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu viel. Naja, das war aber zu erwarten. Das war aber zu erwarten. Und naja, gut, aber das, ich meine, das verläuft sich ja halt. Ja, klar, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass die da alle so an einem Platz stehen, sondern in Düsseldorf gibt es ja erstmal das Zeitfahren. Ne, da hast du ja die Strecke, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Strecke ist beim Zeitfahren, aber ne, da stehen die Leute halt entlang der Strecke die ganze Zeit. Das wird immer so auch so irgendwie auch so, glaube ich, hochgerechnet. Ja, das ist ja da, glaube ich, bei der Königsallee in der Nähe fahren die da durch. Von daher, da, das ist halt schon ziemlich... Ja. Wenn du jetzt nicht unbedingt in Stadt-Zielbereich da stehen willst, dann würde ich sagen, ist das, glaube ich, kein Problem, weil gerade so bei Stadt- und Zielbereich, da wird es wahrscheinlich, ja, da wird die Hülle los sein, aber so entlang der Strecke. Die Frage ist, ne, will man sich so ein Einzelzeitfahren anschauen? Also du hast da einfach so einzelne Fahrer, die dann alle paar Minuten da durchblasen mit über 40 km/h. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe schon so ein Zeitfahren gesehen und fand es jetzt nicht so sehr spektakulär. Da ist halt so eine Etappe, wo jetzt alle zusammenfahren, ist das schon irgendwie so viel interessanter zu sehen. Ja, aber da ist so die Gegenfrage, ist es denn lohnenswert, dann, was ich hier fast 1,5 bis 2 Stunden Fahrt auf sich zu nehmen, um sag ich mal, vielleicht 10 Sekunden zu gucken, wie sie da durchbrettern. Die sind da ja auch nicht langsam. Das ist, die Frage ist, inwieweit bist du ein Radsport-Fan? Also ich sag mal, so ein Hardcore-Radsport-Fan, der wird sich die Frage gar nicht stellen, weil wann kommt wieder Tour de France nach Deutschland? Wahrscheinlich nicht wieder in den nächsten Jahren. Von daher, um das einfach mal zu sehen, ja, das lohnt sich. Wenn du jetzt auch noch mal so die Streckenkenntnis hast und weißt, wo gibt es noch eine Steigung oder irgendwas, wo die halt so etwas langsamer fahren, dann lohnt sich dahin zu fahren. Das habe ich ja früher immer so bei rund um Köln gemacht. Da sind wir auch immer an die Strecke mit den Fahrrädern und da haben wir uns auch immer dahin gestellt, wo die halt berghoch fahren. Da hast du ein bisschen länger was davon. Weil da fahren sie halt nicht so schnell. Und wie gesagt, so zieht sich das Feld auch ganz schön weiter auseinander. Also wenn jetzt das Feld zieht sich so ein bisschen auseinander und da hast du so ein bisschen mehr was davon. Wie gesagt, beim Einzelzeitfahren ist das ziemlich, ziemlich langweilig. Ne? Da brettet einer durch, ein paar Minuten später brettet der nächste durch und das geht so stundenlang. Und dann, das ist dann halt nicht so spektakulär. Das ist dann eher so in Zielbereich oder in Stadtbereich da vielleicht interessanter. Ja. Ja. Aber es ist alles eine Frage, wie weit interessiert dich das? Willst du Tour de France mal live sehen? Halt, weißt du, hätte ich die Zeit dafür, dann wäre ich auf jeden Fall da. Ja, muss man schauen. Also der Bruder von meiner Freundin, der wollte ja auch gerne hin. Der hat gesagt, wenn wir uns dazu entschließen, sollen wir uns mal melden. Also von daher wären wir ja schon ein paar Leute da. Dann wird es auch vielleicht... Dann macht es ja irgendwie Spaß. Ja, mal schauen. Ja. Wir waren letztes Wochenende schon gut beschäftigt hier und die Woche ist auch schon ziemlich stressig. Von daher. Ich bin ja quasi zu der gesamten Tour de France-Zeit auch in Frankreich. Doch irgendwie immer, ich habe schon auf den Streckenplan geschaut, ob wir uns da irgendwie überschneiden oder ob irgendwie die Tour de France in die Nähe ist oder so, aber leider nicht. Bis auf den 3.7., da sind sie in den Vogesen und da fahren die sogar in der Nähe von dem Ort, wo der Exterra stattfindet. Damit wirbt auch so ein bisschen Exterra Frankreich, dass man halt da jetzt irgendwie am Montag sich das anschauen kann. Nur leider müssen wir halt am Montag schon relativ früh los, weil wir dann immer noch eine lange Strecke vor uns haben und die dann eher erfahrungsgemäß so Mittag, Nachmittag durchkommen. Also eher Nachmittag als Mittag. Und von daher passt das da nicht. Und ja, da in Südfrankreich, wo wir sind, da kommen die leider auch nicht vorbei, so dass ich das jetzt, ja, zwar jetzt zu Tour de France Zeit in Frankreich bin, aber jetzt so live davon nichts mitbekomme. Naja, hast ja dein iPad sicher dabei, da kannst du ja nochmal ein bisschen verfolgen. So ja, Highlights. Ich schätze mal, das ist schon in Frankreich auch im Fernsehen recht groß. Ja, ich muss mal gucken, inwieweit ich das jetzt da verfolge oder ob ich mir einfach so die Ergebnisse anschaue. Das weiß ich jetzt noch nicht genau. Ich meine, bin da im Urlaub, weißt du. Also, genau. Muss man einfach mal schauen. Lad mal deinen E-Reader und leg mal ein bisschen die Beine hoch, damit du für den Rest des Jahres ein bisschen Kraft hast. Genau, so sieht's aus. Ich würde gerne noch mal kurz auf unseren Wechselzone-Podcast-Club eingehen, nochmal die Besten der letzten Woche nochmal kurz vorstellen. Und zwar in der Zeit insgesamt war das der Matthias mit 17 Stunden, 19 Minuten, schon ordentlich reingeballert letzte Woche. Bei der Distanz insgesamt liegt der Matthias auch vorne mit 316 Stunden. Ja, der hatte eine gute Woche letzte Woche und längste Aktivität, da ist der liebe Daniel von Laufen liebe Erdnussbutter ganz vorne mit 8 Stunden und 2 Minuten. Und zwar rührt diese Zeit vom Finama-Lauf her. Der ist nämlich jetzt am letztes Wochenende ist er beim Finama gestartet, im 80-Kilometer-Lauf. Hat ihn erfolgreich zu Ende gebracht und ja, sogar gut abgeräumt. Platz 2 in seiner Altersklasse und schönen Pokal mit nach Hause genommen. Also Glückwunsch dazu. Ja, also Glückwunsch und ja, ich glaube, die wollen uns einfach nur ärgern, deswegen machen die das. Genau. Jo, ja, das zu den Besten der letzten Woche. Vollständigkeitshalber natürlich bei Zeit insgesamt der Niki mit 13 Stunden glatt auf Platz 2 und der Pascal auf Platz 3 mit 10 Stunden 40 und bei der Distanz auch der Niki mit 306 Kilometern und der Haiwa auf Platz 3 mit 250 Kilometern. So, bei der längsten Aktivität. Bin ich mal gespannt. Warum? Ja, mach mal, längste Aktivität. Achso, also bei der längsten Aktivität ist der Erik auf Platz 2 mit 7 Stunden 50 und auf Platz 3 ein leider mir in ich nehme an, japanische Sprache, aus Südkorea. Ja, ich kann leider den Namen nicht aussprechen, da ich die koreanische Schrift nicht mächtig bin. Von daher, ja, tut mir leid. Aber es ist der einzige bei uns im Club, von daher, er wird schon wissen, wer gemeint ist. Ja. Falls der uns zuhört. Ja, bestimmt. Bestimmt hört er uns auch zu. Wir haben auch zwei neue Mitglieder. Ich weiß leider nicht, wer das ist, aber wir sind jetzt 42. Hey, ja. Super. Es wird im Endeffekt besser als gestern. Naja, das ist so. So langsam. Ja, ist doch cool. Also, ja, das dazu. Ansonsten, hast du noch was? So eigentlich nicht. Ich würde auch gerne langsam Schluss machen, weil ich muss noch zu Nike Factory. Aha, die haben ich wollte jetzt auch noch. Die haben heute 30% auf alle Schuhe und ich hoffe doch endlich meine Pegasus 33 da abgreifen zu können. Ja, da sind, na dann. Das sind 58 Euro für die, habe ich mir ausgerechnet. Ja, von daher. Na, dann drücke ich dir die Daumen, dass es klappt. Ja. Und ja, ich muss jetzt auch noch mal ein paar Anrufe tätigen. Und, genau, du musst deinen Anhänger da fix machen. Deshalb heute etwas kürzere Folge. Naja, gut. Ja, okay. Ich würde mal sagen, wir müssen uns noch mal kurz schließen, wie wir es die kommenden Wochen machen können, weil nach deinem Exterra würde ja schon gern noch mal irgendwie vielleicht. Ja, also ich weiß, dass ich da unten in Südfrankreich, da wo wir unsere Zelte aufschlagen, da auf jeden Fall WLAN habe, so dass ja auch eine Episode möglich wäre. Aber das, ja, ich sag mal, das machen wir Das entscheiden wir dann, glaube ich, kurzfristig, oder? Genau. Wir können auf jeden Fall mal WhatsAppen und so gucken. Wenn, ja. Wenn du Redebedarf hast, kannst du dich ja melden. Alles klar. Gut. Mach ich. Dann okay, alles klar. Ich euch dann viel Spaß den Rest der Woche und dir viel Glück für deinen Exterra. Jo, alles klar, danke dir. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.